Comprendre se dit Verstehen. Verstehen. Verstehen. Je comprends. Ich verstehe. Mm-hmm. Ich verstehe. Je ne comprends pas. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Et je ne comprends rien. Ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. Exactement. Vous prenez le mot pour ne pas, nicht, et vous ajoutez un S. Nichts. Encore une fois, rien se dit nichts. Bien. Nichts. Ich verstehe nichts. Et pour dire je ne l'ai pas. Ich habe nichts. Là, vous avez dit « je n'ai rien ». Mais comment dit-on « je ne l'ai pas » ? Ich habe es nicht. Bien. Ich habe es nicht. Et « je n'ai rien maintenant ». Ich habe nichts. Ich habe nichts. Maintenant. Jetzt. Ich habe nichts jetzt. Ou ich habe jetzt nichts. J'aimerais se dit. Ich möchte. Bien, encore une fois. Ich möchte. Bien. Ich möchte. Ich möchte. Et donc, j'aimerais l'avoir. Ich möchte es haben. Oui, encore une fois. Ich möchte. Ich möchte es haben. Je veux qu'on entende clairement le N final. Ich möchte es. Ich möchte es haben. Haben. Ich möchte es haben. Le second verbe est à l'infinitif. Or, en allemand, les verbes ont toujours un N à l'infinitif et finissent la plupart du temps en EN. On a donc bien haben. J'aimerais le voir, se dit. Ich möchte le voir. Ich möchte es sehen. Bien. Ich möchte es sehen. Mm-hmm. Et j'aimerais aller là-bas. Ich möchte dorthin. Dorthin. Dorthin gehen. Dorthin gehen. Oui. Ich möchte dorthin gehen.